Erster David sagte, dass dies der Ort für das Haus Gottes und der Altar für die Brandopfer Israels sein sollte. Zweiter danach befahl David, alle Ausländer im Land Israel zu versammeln, damit Steinmetze die Steine für den Bau des Tempels vorbereiten konnten. Dritter David besorgte auch eine große Menge Eisen für Nägel und Klammern sowie so viel Bronze, dass man sie gar nicht wiegen konnte. Vierter außerdem ließ er unzählige Balken aus Zedernholz bringen, weil die Leute aus Sidon und Tyrus ihm sehr viel Holz lieferten. Fünfter David dachte sich, dass sein Sohn Salomo noch jung und unerfahren sei, während der Tempel für Gott besonders prächtig und berühmt werden müsse. Sechster später rief er seinen Sohn Salomo zu sich und gab ihm den Auftrag, den Tempel für den Gott Israels zu bauen. Siebter David erklärte Salomo, mein Sohn, ich hatte eigentlich selbst vor, ein Haus für den Namen meines Gottes zu bauen, achter aber Gott sprach zu mir, dass ich kein Haus für ihn bauen darf, weil ich in vielen Kriegen zu viel Blut vergossen habe, neunter Gott versprach mir jedoch einen Sohn, der ein Mann des Friedens sein wird, weil Gott ihm Ruhe vor all seinen Feinden schenken möchte, zehnter, dieser Sohn soll den Tempel bauen, denn Gott wird wie ein Vater für ihn sein und seine Herrschaft über Israel für immer festigen, elfter, nun wünsche ich dir, mein Sohn, dass Gott mit dir ist, damit du Erfolg hast und den Tempel so baust, wie er es versprochen hat, zwölfter, möge Gott dir Klugheit und Einsicht schenken, wenn er dich zum Herrscher macht, damit du seine Gesetze treu befolgst, dreizehnter, du wirst Erfolg haben, wenn du die Regeln beachtest, die Gott dem Mose gegeben hat, sei deshalb mutig, stark und fürchte dich nicht, vierzehnter, obwohl ich viel Mühe hatte, habe ich riesige Mengen an Gold, Silber, Bronze und Eisen sowie Holz und Steine für den Tempel vorbereitet, 15. Dir stehen außerdem viele Handwerker wie Steinmetze, Maurer und Zimmerleute zur Verfügung, die Experten für alle Arten von Arbeiten sind, 16. Es gibt unzählige Mengen an wertvollen Metallen, deshalb fang jetzt mit der Arbeit an und möge Gott dir dabei helfen, 17. Danach befahl David allen führenden Männern in Israel, dass sie seinen Sohn Salomo bei dieser großen Aufgabe unterstützen sollten. 18. Er sagte ihnen, dass Gott ihnen Frieden geschenkt habe, nachdem er die früheren Bewohner des Landes unter ihre Macht gebracht hatte. 19. Konzentriert euch nun darauf, Gott von ganzem Herzen zu suchen, damit ihr das Heiligtum bauen und die heiligen Gegenstände hineinbringen könnt.